heiraten Sie einen schönen deutschen Mann. Ich lohne euch, deutsche Frau. Ich heirate. Schauen Sie nach 9 Monaten in die Wiege hinein. In der Wiege liegt wieder ein Kind. Und sie wird immer wieder Kinder zur Welt bringen, die den Stempel des Negers an sich tragen. Warum? Dazu hat es sich Sinn gegeben, den Schwarzmann. Der schwarze Mann hat ein fremdklassiger Gabi in seinen Samen in den Körper. Mit dem Samen sein Blut in den Körper des weißen deutschen Frau wächst jetzt ein Kind heran mit dem Blut des Segens. Mit dem Blut des Deutschen. Das werdende Kind im Leibe geht in Verbindung mit dem Blutkreislauf. Durch das werdende Kind läuft das Blut des Negers und gleichzeitig das Blut der Mutter. Und beide Blutsteile laufen durch die Mutter 9 Monate lang, weil mit dem Samen wird das werdende Kind Negerblut hineinfahren. Läuft 9 Monate das Negerblut durch die werdende Mutter. Seine Frau, seine Tochter. Und seine Frau, seine Tochter. Und seine Frau, seine Tochter. Abraham seine zwei Überbrückungen ihr Geld. Der Jude und Abraham hat nichts dagegen gehabt, dass die Juden, die nach Ägypten kamen, die Erstgeborenen töteten, dass sie Massenmorde begangen, mit ihnen, dass sie das heilige Land zugrunde richteten. Der Jude, Gott freut sich über die Juden. Besonders dann, wenn nachgewiesen ist, dass sie die größte Lumpereien macht, ohne dass man sie hier zu erwischen vermag. Die Juden haben ein Gesetz, Talmud zu der Nahrung. Was soll man lehren auf Mittelschulen und Hochschulen? Da steht drin, der Jude darf den Geuden nicht Juden betrügen, er darf Meinheit stehen vor Gericht, er darf ihn sein Eigentum abnehmen. Dann hat der Jude Hilferding in der Inflation dem deutschen Volk sein Eigentum weggenommen. Der Deutsche hat es gar nicht gemerkt, das Rind jener Tage hat es gar nicht gemerkt. Wir sind Schwaben, Bayern, die sind nicht so ohne wie sie. Da passiert es einem manchmal, dass man so einen Ausdruck hat, nicht wahr? Die brauchen wir manchmal, nicht das gehört. Sondern zum Requisiten, die wir immer dabei haben, die brauchen wir eben. Also nicht, entschuldigen, wir sind nicht so fein geworden wie sie, können nicht so fein. Wir sprechen keinen so schönen Dialekt, wie man in Magdeburg und anderswo spricht. Ich verstehe ja gar nichts, wenn sie zu mir sprechen. Wenn ich mit Parteigenossen spreche, muss ich zwei, dreimal sagen, was sie meinen und so weiter. Also weiter. Schauen Sie. Das soll unser Gott sein. Sie haben in der Systemzeit öffentlich immer nachgewiesen, dass der jüdische Gott der größte Räubergott aller Zeiten sei. Da hat man mich immer vorgestellt, nicht gewollt. Da habe ich nie gesagt. Ich erkläre hier von aller Welt, schreite den Gericht nach, dass der jüdische Gott der größte Räubergott aller Zeiten ist. Ein Staatsanwalt, ein Richter, der den Mut hat, Unteilen zu fällen, die vom das volle Stimme gefolgt werden. Staatsanwälte und Richter, die sogar bereit sind, und einen Buchstaben vorgesetzt, um einen Darin entgegenzunehmen. Für die Staatsanwälte und Richter, die brauchen gar nichts. Ein Abteil der Partei war. Sie haben damit bewiesen, dass sie mehr sind als drei. Thank you. Was kam? Er war tot unglücklich geworden. Der Jude war froh, als die Frau Not hatte. Das Kind starb. Er wurde getrennt. Und nun war Vater, Mutter und Tochter getrennt. Los vom Juden! Inzwischen hatten sie die Judenfrage langsam begriffen. Durch die Aufklärung, die sprach, durch das, was glasen. Waren sie glücklich, dass die Tochter vom Juden los war. Und dass der Juden, was da das Kind, die Juden sucht, das weiß man, dass das gestorben war. Nun von Ihnen Aufklärung erhalten und jetzt zu sehen, was man zweitens und soll ich zweitens. Die Ehe war tot unglücklich geworden. Der Jude war froh, als er die Frau Not hatte. Das Kind starb. Die Ehe wurde getrennt. Und nun war Vater, Mutter und Tochter getrennt. Los vom Juden! Inzwischen hatten sie die Judenfrage langsam begriffen. Und die Aufklärung sprach durch das, was glasen. So waren sie glücklich, dass die Tochter vom Juden los war und dass der Juden fast hat, das Kind, die Juden, das deutsche Kind, das heißt, fast hat, dass das gestorben ist. Nun kommt es, wie es uns kommt. Die Tochter musste heiraten den reichen Juden, um eine gute Partie zu machen. Jetzt, wo das Unglück gekommen war, jetzt erinnerte man sich des Juden kommen. Schaut. Heiratet, oder? Sagt er, ja. So, irgendwas in den Verheiratet. Mit einem Recht, soweit bitte. Was, mit einem Juden? Mit einem Juden warst du schon verheiratet. Ha? Dann ja, jetzt. Hat sie dein Kind bekommen vom Juden? Jawohl. Lang lief das Kind das Blut des Jüdischen erzeugt und das Blut ihrer Frau und dieses Judenblut neun Monate lang durch die Streit auf der Mutter, das Judenkind, der Bastard wurde geboren und starb und Judenblut geben ihre junge Frau zurück. Sie haben diese Frau mit Judenblut geheiratet. Übrigens, wenn wir ein Gebildeter sagt, ich kenne auch anständige Juden, dann will er die Juden verteidigen und betreibt dadurch die Sau mehr. Wenn ich sage, ich kenne auch anständige Juden, dann sage ich, dass die Minderheit anständig ist und die Mehrheit unanständig. Wenn ich sage, ich kenne auch anständige Juden, dann beleidige ich damit die Juden, dann bin ich ehrlich und sage, ich bin auch. Übrigens, wenn der ein Gebildeter sagt, ich kenne auch anständige Juden, dann will er die Juden verteidigen und betreibt dazu die Sau mehr. Wenn ich sage, ich kenne auch anständige Juden, dann sage ich, dass die Minderheit anständig ist, die Mehrheit. Wenn ich sage, ich kenne auch anständige Juden, I'm übrigens, wenn mir ein Gebildeter sagt, ich kenne auch anständige Juden, da will er die Juden verteidigen und begreift gar nicht, wie sau dumm er ist. Übrigens, wenn mir ein Gebildeter sagt, ich kenne auch anständige Juden, da will er die Juden verteidigen und begreift gar nicht, wie sau dumm er ist. Wenn ich sage, ich kenne auch anständige Juden, dann sagen sie, dass die Minderheit anständig ist und die Mehrheit ist unanständig. Wenn ich sage, ich kenne auch anständig, dann beleidige ich damit die Unanständigkeit. Wir haben ja eine Anständigkeit gehabt, eine Hexperie gehabt. Wir haben eine Zukunft. Was so ein anständiges Anblick zu machen hat, dann ist es alles richtig. Das ist ein Kind, das war so gut. Und jetzt ist es eine Erhebung. Wenn sich die Drohne hingibt, dann dürft damit seinen Leib, vergibt er ihn. Seele geht verloren, sauer und langsam, mit Zehen vor dem richtigen Staat. So, wenn wir den Jungen haben wollte, raten angesichts des Wissens, dass der Jude sie ruiniert und tötete. Deutsche Menschen, die den Juden verfallen, gehören in Zeitlehren. Das ist all das gerichtet, was wir Frauen, die am Juden zugrunde gingen, gerichtet haben. Seit dem Putsch, um Ihnen zu sagen, was wir im Jahre 1925 eine Frau schrieb, bevor sie in den Freitod ging, in einem Brief, der ausgerechnet 13 Seiten zählt. Aber ich weiß, warum ich da stehe, im Schweiß des Angesichtes, und ich aufhöre, dem Volke zu sagen, alles, was ihr tut, ist umsonst, wenn ich dir endlich ein Damm geschaffen wird, der die Unfreundlichkeit, die deutsche Unfreundlichkeit bewahrt, und das tragische Ende, dass ich mit dir stehe, der demokratisch macht, den richtigen Stahlhelm Deutschland genommen hat. Ganz offen und ehrlich, und mit vielen Zunächst, wehren dagegen, gegen die Burg. Gleichgültig die Hauptrechte hinhalten. Ich glaube, mal so eine Schale, in der eine Perle liegt, ist doch so hässlich und dunkel. Ich dann schiebt die Schale durch ihre sonderbare Färbung runter auf den Aufwind. Und macht man auf, dann ist die wunderbare Perle nicht. So ist man wegen sich doch nicht immer vor und so. In der Vergangenheit hat man immer gesagt, die Nazis. Ja, aber, naja, die Trommel halt, aber die Form. Das ist so fein, war mir eigentlich nicht so fein gewesen wären, wenn wir so fein gewesen wären, dann hätten wir uns längst aus Wohlanständigkeit aufgerichtet im Reich, weil man dann im Regen passt. Das sieht man sich dann auf den Sonderwetter immer wieder von drauf die Stahlhelmer. Bitte, wenn ich mal eine Fenster nach gehabt schon, gehabt schon, gehabt schon, gehabt schon, gehabt schon, gehabt schon, gehabt schon, gehabt schon, gefeiert, sagt man das. Und ich wollte gelassen. Schade, dass ich den Bild nicht dabei habe, wo jene Frau Abschied nahm im Jahr 1925, die da schreibt, ich bin unaufgeklebt vom Vater und Mutter ins Leben hineingeschickt worden und kam ich in ihre Aufklärung sprechhafte und sie schaut sie hin und ich sah sie drecken so an, die starke, blonde, blauäugige Frau, die sie mir anschaut und nun habe ich Abschied genommen in diesem Brief. Mein Leib ist verseucht, ich habe einen Jugendbastard auf die Welt gebracht, Iona auf den Gefahr. Nun beschreibe ich ihm mein Leben. Wer das weiß, dass die Juden, Neger und Mongolen alles gilt, der andere Blut gewinnt in seine Ader hat. Wer weiß, dass mit seinem Blut, seine Seele die Völker des Deutschen ausgibt. Dass der Jude, Negerflug, Mongolenflug, alles will der andere Flug gewischt in seinen Adern hat, der weiß, dass mit seinem Blut seine Seele in die Körper der deutschen Frauen gibt. Deutsche Männer, Frauen, heiraten, die Geschlechtsverkehr mit Juden hat. Der weiß, dass Frauen immer wieder minder wird. Jungen braucht man nun kein Kind zu haben. Schon der Geschlechtsverkehr genügt, um eine deutsche Frau in das Kontinent zu weisen. Ich sage, dass die wunderbare Hunde, verlassen sie doch laufen. Sagt der Hunde, sind sie in der Reinrasse des Schäferhunde. Jetzt in diesem Zustand hinauslief in den Frühling und es käme ein Köder über diese Rassehütte. Wäre diese Rassehütte nicht weiter nicht mehr laufbar. Stimmt das oder stimmt es nicht? Wir sind Männer da, die kennen diese Frage. Der Hund ist nicht geweiht. Schon die Deploration, das heißt die Entjungfrung einer Rassehündin zu einem Köder auf der Straße, der wohl fällt, aber kein Stammer war. Die Entrassung, die Entjungfrung, die Hündin Ärzte braucht, um früher gar kein Junge zu bekommen. Die Entjungfung, die Dekoration genügt, um die Rassehünden so zu verderben, dass man sie so weiter zu dekorieren verwendet. So von der Schlechtheit her, ein Mysterium, ein Geheimnis, bitte dazu erzogen, Geschlechtsverkehr, bis ein Behahn zu Vorgang. Weil ihm Volksgenossen ein geheimnisvoller Bildabdruck in den Stadt in jenem Augenblick, wo ein Mädchen sich das erste Mal einem Mangel hingibt. Und das Leben beweist, dass die erste Hingabe an einen Mann mit durchs ganze Leben geht. Und das Leben, das seelische Leben dieses Mädchens beginnt. War es ein Jude? Thank you. gegangen. Die Söhne des deutschen Volkes sind als Sklaven aus der Landes geführt. Die Quellen sind vertrocknet, die Berge sind abgeholt. Er schrieb, das Gottes Volk der Erde, das deutsche Volk lebt und ist tot. Er wollte damit sagen, 20 Jahre, es dauert gar nicht mehr lang. Er wollte damit sagen, mit all dem, was nach dem Kriege kam, wurde ein Weg eingeleitet, der das deutsche Volk in Unterzeiten abgefahren sei. Dieser Abgrund wird aus dem keine Rückkehr mehr gibt. Herum. Wir gingen weiter und plötzlich sahen wir weiße Hühnchen, so faulen Hühner, weiße Tiere, den Spannstätten, der Pfau in einem Zwingen. Da sagte ich zu den Kindern, ja, jetzt laufen da alle Hennen herum, die gelben, die blauen, die grünen und wie sie aussehen, jedes hat andere Kleider, ein anderes Aussehen. Ja, warum lässt denn der Papa die Hühnchen nicht auch da rumlaufen? Da sagte das blonde Kind mit 7 oder 8 Jahren, schaut mich an, ja, Papa hat gesagt, wenn wir die Hühnchen da rumlaufen lassen, schon bei Hühnchen. Papa hat gesagt, zu den Hühnern, das nur der Gockel, dazu. Wenn die da die anderen Göcke da draußen, dann müssen wir keine Hühnchen mit der Papa Klasse Hühner. Schauen Sie, so vorsichtig ist man bei den, da lässt man keinen Gockel hinein, der keinen Stammbaum hat, keinen Einwand frei. Bei Menschen, da sagt man, das ist ja alles gleich. Da können die Scheue herkommen, woher sie wollen. Ja, meine lieben Volksgenossen, die Scheue. Das Rheinland hat 50 Jahre lang. Yeah. ganze Welt anschaut, dann weiß man bald geraten, auch hat der Rest also sagt, es ist wohl weiß, dass die Gäste wäre. Es haben den Wagen fremdem Blut so verzeugt gewesen, dass das, was noch gut war, zurückschauen in die Zeit, wenn das erstmal heraufkam hier in diese Stadt, Berlin Volksgenossen, die Menschen, die damals sagten, wir sind keine Deutschen mehr, haben sie die damals angeschaut, die Revolution war. Die Zuchthäuser hatte man geöffnet, die Gefängnisse, geborenes Verbrechertum, du der geborene Verbrecher. soll. Jene, manche, die sind Kulturschuben und jedes Heldentum, das den deutschen Jungen heute noch auf der Spitze erfehlt. Dass es die Waffe hat, sich zu wehren, mit dem Schwarzen. müssen sie sich in Reihe und Glied zu Tränen stellen, die da richten. Segen erhalten. Das zu tun, was getan werden musste, da haben die allgemeine Wehrpflicht, haben wieder Soldaten, wir werden wieder Männer, die Jugendmenschen nach. Wir wollen kein Krieg gegen andere, aber einen Krieg mehr. In diesem Dritten Reich wird das deutsche Volk so gestalten, dass es die Waffe hat, nicht mehr. Soldaten der Arbeit, jetzt in der Gegenwart, sie sterben nicht immer wieder, die Waffe der Zukunft. Ich bitte Sie, erheben Sie sich von Ihren Stillen, wir verneigen uns im Geiste vor den Helden der Arbeit und Reichsdorf. Wir verneigen uns im Geiste mit unseren Fahnen vor denen, die für die der Reichshauptstadt verschritten wurden, die alle sterben für uns. Platz. Meine lieben Frauen und Männer, ich sehe jetzt auf Ihren Gesichtern lächelnd ab. Sie haben bereits erkannt, es geht um Großes, es geht um allerletzte Dinge. Siegt das deutsche Volk! Befreit es sich vom Juden! Dann wird die ganze Welt in absehbarer Zeit sich vom Juden befreien. Sieht der Jude noch einmal über das deutsche Volk? Als Mordbrenner und das mitteldeutsche Land marschieren, liebe Volksgenosse, sieht der Jude? Seit Jahrhunderten die fassen Worte bedient, im roten Haar, setzte auf die Trauerhöfe. Sieg der Jule, dann ist unser Ende gekommen. Verseuchte die Völker, weil da in der Rande Deutschen. dein Ausbeuter. Wie jene Tat geschehen ist, die Menschheit befreit. Jenen wollt ich wiederholen, dass Gott Christus kennzeichnet als Verbrechen. Meinem Munde aufgefordert werden, mit mir euch zu vereinen in Andacht, hinaufzugehen in die Berge, in die Hand zu reichen und zu sagen, wie die Erhebung sich von ihr setzt, Führer und Retter des deutschen Volkes, Sieg! Heil! Sieg! Heil!